und das große Werk, auf das wir alle warten. Darauf warte ich wie Sie. Die großen Probleme, die... Warum packen Sie nicht einmal die großen Probleme an? Ich weiß, Sie sind sehr in Mode, aber Sie erscheinen mir zu leicht. Zu leicht? Diesen Vorwurf könnte ich Ihnen machen. Gerade Ihr Hang zur Leichtigkeit ist es ja, der uns und Sie so beunruhigt. Beim Älterwerden merke ich mehr und mehr, dass die Leichtigkeit das Einzige ist, das man nie ernst genug nehmen kann. Wenn einmal die Schlussabrechnung kommt, wird man feststellen, dass nur diejenigen, die andere amüsieren und unterhalten konnten, der Menschheit einen echten Dienst erwiesen haben. Oh. Propheten und Reformatoren werden nicht hoch im Kurs stehen. Aber ein paar Meister der leichten Muse wird man nie vergessen. Sie allein können den Gedanken an den Tod verscheuchen. Man darf den Tod nicht fürchten. Sie haben gut reden, Sie sind eine Versicherung eingegangen, ich nicht. Ich habe Ihnen nie verhehlt, dass ich keinen Glauben habe. Ein Ungläubiger, der sich für einen Glaubenslosen hält. Auf diese Art Menschen setzen wir besonders gern. Also gut, dann setzen Sie, Pater. Aber setzen Sie auf Platz und nicht auf Sieg. Ich will Ihnen nicht verhehlen, dass ich manchmal in der Zeitung die Spalte über Pferderennen lese. Also sprechen wir wie auf dem Rennplatz, wenn es Ihnen Spaß macht. Sagen wir also, dass uns allein die Outsider interessieren. Die anderen, mein Gott, die braucht man halt für das Rennen. Aber wir haben genügend Erfahrung und wissen, dass nur die Outsider eine echte Chance haben. Abgesehen von meinem Seelenheil, kann ich sonst noch irgendetwas für Sie tun, lieber Pater? Allerdings, ja. Wie jedes Jahr wollen wir für die Kinder eine kleine Weihnachtsbescherung abhalten. Aber natürlich. Dazu steuere ich gerne etwas bei. Bitte nehmen Sie diesen Scheck. Oh, wir sind ewige Bettler. Ich weiß, Sie sind sehr großzügig. Vielen Dank, aber dieses Mal hatten wir sogar mehr erhofft als einen Scheck. Unsere Weihnachtslieder sind zwar sehr schön, aber doch schon ein wenig abgenutzt. Deshalb hätten wir gern ein neues Lied, etwas Modernes, das mehr dem Geschmack der Zeit entspricht. Ich will mir das durch den Kopf gehen lassen, ich verspreche es Ihnen. Ich weiß, es ist viel verlangt. Ich komme mit meiner Bitte auch ziemlich spät, aber die Bescherung soll schon nächsten Mittwoch sein. Und die Kinder sind nicht sehr musikalisch. Ich weiß, die Inspiration... Ja. Sie möchten es gleich haben, ja? Ja, also gut, nichts ist einfacher. Die Inspiration ist eine Erfindung von Dilettanten. Wir lassen den Leuten natürlich gern diesen Aberglauben schon, um die Preise zu halten. Aber unter uns gesagt, es ist reiner Schwindel. Nein. Der Dichter kennt den Auftrag und sonst gar nichts. Mademoiselle Suppon, ja, marsch ans Klavier. Bleiben Sie ruhig da, lieber Pater. Ich muss sagen, ich finde das sehr aufregend, dass ich dabei sein darf. Sie werden sehen, das ist einfacher als eine Messe. Mademoiselle Suppon. Unser lieber Pater du Bâton möchte gerne ein kleines Weihnachtslied von mir. Es ist eilig, in 3 Tagen ist Generalprobe. Das Thema? Auch das ist immer das Gleiche. Stimmt, Sie haben ja nur das eine. Und die Melodie? Was die Melodie betrifft, sind wir nicht sehr anspruchsvoll. Wir nehmen immer alte Melodien, die schon bekannt sind, möglichst heitere. Das ist einfacher für die Kinder. Vielleicht das... Das, kennen Sie das? Also, ja, kennen Sie das nicht, Mademoiselle? Ja, na ja, kommen Sie, dann spielen Sie es doch mal. Jawohl. Das ist es, Jesus Kind, wo bist du? Du bist nicht mehr zu sehen. Leer ist deine Krippe, wo Ochs und Esel stehen. Ich seh Maria, die Mutter, mit Josef Hand in Hand. Mit Josef Hand in Hand. Moment, warte mal. Mit Josef Hand in Hand. Ja, ich sehe die schönen Fürsten vom fernen Morgenland. Doch dich kann ich nicht finden. Wo bist du, Jesuskind? Ich bin im Herzen der Armen, die ganz vergessen sind. Zweite Strophe. Entzückend. Ganz entzückend. Also, Sie sind wirklich begnadet, mein Sohn. Der Reporter und die Fotografen sind... Sie sollen mich in Ruhe lassen, ich arbeite. Aber das ist doch sehr wichtig. Ich amüsiere mich, das ist noch wichtiger. Sie sagen, Sie müssen bis spätestens 1 Uhr die Fotos haben, sonst wird die Zeitung nicht mehr fertig. Also schön. Sie sollen hereinkommen und Ihre Apparate aufstellen, aber lautlos, wenn ich bitten darf, ja? Zweite Strophe, los, Hypo! Maria, voller Sorgen, sie sucht dich überall. Draußen bei den Hirten, in jeder Eck im Stall. Im Hof ruft Vater Josef und schaut ins Regenfass. Sogar der Mohrenkönig, er wird vor Schrecken blass. Leise bitte. Alles sucht und ruft dich, wo bist du, Jesuskind? Ich bin im Herzen der Kranken, die arm und einsam sind. Die arm und einsam sind. Wunderbar. Einfach wunderbar. Ich möchte sogar sagen, dass es einen tiefen Sinn hat, trotz der scheinbaren Leichtigkeit. Ich habe alles mitgeschrieben. Mein Sohn, ich muss Sie umarmen. Nicht, bevor ich fertig bin. Dritte Strophe. Hör mal zu, du Schmierer. Hör mal zu. Was hast du mir denn da wieder für Verse angezählt? Du kommst jetzt nicht wieder mit dem E. Die von heute Morgen sind in Ordnung. Aber die von gestern, mein Lieber. Eva Stefan ist wütend. Sie sagt, sie kann sie nicht singen. Pardon, mon père. Setz dich in eine Ecke und sei still, alter Gauner. Ich dichte. Du dichtest? Und ja. Was dichtest du, du falscher Hund? Ein Weihnachtslied. Ein Weihnachtslied? Und mein Exklusivvertrag? Gott zuerst. Nicht wahr, lieber Pater? Ja. Darf ich vorstellen? Monsieur Mastu, der berühmte Halsabschneider? Nö. Pater Dubaton. Freut mich sehr. Ja. So, und jetzt setz dich hin und halt den Mund. Und mein Text? Verstehen Sie, mon père? Ihr kleines Weihnachtslied, wunderhübsch, nichts dagegen zu sagen, aber Sie sind nicht von der Branche. Und von Frauen verstehen Sie sowieso nichts. Wenn ich in 2 Stunden mit dem geänderten Text nicht ankomme, macht mir die Stefanie einen Skandal. Sie haben schließlich noch die ganze Ewigkeit vor sich, um dem lieben Gott etwas vorzusingen. Also komm, jetzt pulver mir gefälligst meine Verse auf. Bei deiner Intelligenz machst du das in einer Minute. Die erste Strophe geht, aber den Rest macht die Stefanie nicht. Was hat sie denn an der zweiten Strophe auszusetzen? Sie findet sie schwach? Sie ist auch schwach. Du gibst also zu, dass du mir schwache Verse verkaufst. Ich verkaufe dir, was mir einfällt. Meine Herren, könnten wir vielleicht einmal die zweite Strophe hören? Sehr gut, mon père. Und Sie sagen uns, was Sie davon halten, nicht wahr? Ja, bitte. Bitte los, Zippo. Maître. Ja, machen Sie schon. Schön. Und sie fanden stille Ecken. Sie lagen leis im hohen Klee. Ihr neuer Rock voll grüner Flecken, er ist jetzt alt und längst passé. Sie drückten sich in einen Winkel im überfüllten Vorortzug. Ihre Augen wurden dunkel, als sein Herz an ihrem schlug. Finden Sie das schwach, Pater Dubaton? Nein, ich finde es charmant, soweit ich mir ein Urteil über so weltliche Dinge erlauben darf. Siehst du, Mastu? Sag deiner Diva, dass Pater Dubaton die Strophe charmant findet.